starten. Kein sonderlich spektakulärer Wahlkampf. Die meisten mir bekannten Leute sind eher amerikakritisch. Heben die Hand, beschreiben eine wegwerfende Bewegung und sagen nur kurz, ach. Als sei nun wirklich alles schlecht und alles schon immer schlecht gewesen, was in irgendeiner Form mit Amerika zu tun hat. Stimmt natürlich so nicht. Manchmal muss ich an T.S. Ullmann denken. Der hat sich während eines Tomte-Konzertes mal richtig formvollendet bedankt für die Strokes. Dafür, dass Amerika uns die Strokes geschenkt hat, gewissermaßen. Ich mag solche Ansagen. Schön schräg. Manche finden so etwas ja eher peinlich. Aber so ist er nun einmal, T.S. Er und seine Lachse. Zum Leichen und Sterben ziehen sie den Fluss hinauf. Wie die Indianer, vermutlich zumindest. Ureinwohner. Übrigens, die ersten Bewohner Nordamerikas, die ich als 8- oder 9-Jähriger überhaupt kennengelernt habe. Zumindest beschlich mich beim Lesen all der Karl-May-Bücher genau dieses Gefühl. Ja, ich kenne sie. Winnetou, die Apachen, die Sioux, die Shoshonen und Comanchen, all die großen, stolzen Stämme. Manchmal habe ich mich schon gefragt, was eigentlich aus ihren Nachfahren wurde. Ich glaube, es war der indianische Liedermacher John Trudell, der mir erzählte, viele Indianer würden heute als Fensterputzer und Gebäudereiniger arbeiten. Ein Indianer sei nun einmal schwindelfrei. Stimmt, habe ich geantwortet, auch Winnetou hat nie geschwindelt. Redbone, das war eine in den 70er Jahren relativ erfolgreiche sogenannte Indianerband. Schlagzeuger Depot war ein waschechter Cheyenne. Andere in der Band, teilweise in Reservaten geboren, hatten als Studiomusiker sogar für Elvis Presley gearbeitet. We were all destiny, you and me, you and me, you and me. They made us many promises, but always broke their word. They penned us in like buffalo, drove us. The 7th Cavalry. were all wounded by wounded knee. Wenn ich warten muss, höre ich am liebsten Jazz. Nicht zu schnell bitte, Ausnahme Charlie Parker. Nein, smooth. Vor dem geistigen Auge muss der Rauch qualmender Zigaretten zu sehen sein, wie er die Luft eines kleinen Clubs vernebelt. Die Bühne sollte auf jeden Fall über einen Vorhang verfügen. Farbe bitte Bordeaux-Rot. Auftritt John Coltrane. Why was I born? So der Titel des Stücks, das hier im Hintergrund läuft. Das sind noch wahrhaftige Fragen. Warum eigentlich? Warum wurde ich geboren? Typisch Amerika vielleicht, dass es die wirklich grundsätzlichen Fragen immer glaubt, sich gleich selber beantworten zu müssen. Amerika ist kein sonderlich guter Zuhörer. Keine gute Eigenschaft. Aber im Fall der hier vorliegenden Frage hat Eddie Cochran im Grunde schon sehr früh die plausibelste Antwort überhaupt gefunden. Warum wurde ich geboren? Um auf der Überholspur zu leben, mit aller Kraft zu lieben, um jung zu sterben. Seien wir ehrlich, die Sex Pistols haben dem 20 Jahre später nichts Entscheidendes mehr hinzufügen können. Live fast, love hard, die young. I wanna live fast, love hard, die young. I wanna live fast, love hard, die young and leave a beautiful memory. Don't want slow walking or sad singing. Let me have a jubilee. I wanna leave a lot of happy women thinking pretty thoughts of me. I wanna live fast, love hard, die young and leave a beautiful memory. I got a hot dog car and a cowboy suit and I really do get around. I got a little black book and the gals look cute. And I know the name of every spot in town. I want to find them, fool them, leave them, and let them do the same to me. I want to live fast, look hard, die young, and leave a beautiful memory. Come along with me. I wanna do some fancy stepping. I'm really going on a spree. I wanna live fast, look hard, die young and leave a beautiful memory. Well, it's too hard to prove of the things I do, but that don't bother me. There ain't no cow gonna tie me down. I wanna set foot loose and fast. fancy free. So back up, make tracks, move out, and let the pretty gals hit me. I want to live fast, work hard, die young, and leave a beautiful memory. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein hip-hop DJ. Und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein hip-hop DJ. Amerika wählt seinen Präsidenten und wer über Amerika spricht, spricht über Elvis. Auch die Elektronikband Underworld kommt zu Beginn ihrer Karriere nicht um ihn herum. Als sei er nicht schon genug verklärt, macht sie mit wenigen Worten genau das aus ihm. Ein gigantisches Mysterium. I see Elvis. Ich sehe Elvis. Er, Elvis, würde vermutlich Romney wählen. 1970 schreibt er einen Brief an Richard Nixon, teilt ihm darin mit, er, Elvis, habe sich intensiv mit dem Thema Drogenmissbrauch auseinandergesetzt, auch mit der Frage, wie man Kommunisten einer Gehirnwäsche unterziehe, und er, Elvis, fühle sich genau in der richtigen Stimmung, um ihn, Nixon, bei entsprechenden Kampagnen gegen Drogen und Kommunisten zu unterstützen. Elvis taucht dann sogar im Weißen Haus auf, gänzlich unangemeldet. Ein Bild zeigt ihn und Nixon hinter verschlossener Tür in angeregter Unterhaltung. Kurze Zeit später ernennt Nixon Elvis zum ganz besonderen Helfer, Special Assistant. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you do? Amerika erstmals unter der Führung eines farbigen Präsidenten, Barack Obama. Yes, we can. Seit den Unruhen, insbesondere in den 60er Jahren, dem erwachenden Selbstbewusstsein der Afroamerikaner, schien so vieles denkbar. Aber das? Vor ziemlich genau 30 Jahren veröffentlichte der farbige Künstler Blowfly einen aus heutiger Sicht geradezu prophetisch anmutenden Song. Titel: The First Black President, der erste schwarze Präsident. Freilich, inhaltlich gebärdet das Lied sich als handfeste Posse, ein Ulk, aber ein guter. Blowflys erste Anordnung als erster schwarzer Präsident ergeht im Song an seine Sekretärin. sie möge ihm schleunigst Kokain besorgen. Die ihrerseits kündigt ihm im Verlauf des weiteren Songs oder im weiteren Verlauf des Songs verschiedene Besucher an, darunter auch einen Mann namens Paul. Wer zum Teufel ist Paul, will Blowfly wissen. John Paul, bekommt er zur Antwort, der Papst Johannes Paul also. Blowfly erkundigt sich, was der denn wolle. Nun sagt seine Sekretärin, er möchte gerne das Dope, welches sie da gerade rauchen. Ladies and gentlemen, introducing the first Nick, I mean the first black president of the United States of America, President Blowfly. Thank you very much. And like I promised y'all when I was running, I'm gonna make sure there are chitlins in every pot, ham hocks in every table, birth control pills in every purse, and we're gonna have an orgy every motherfucking weekend. Thank you. Good morning, Mr. President, sir. Good morning, bitch. I meant Miss Click. This shit gonna be easy. President don't do nothing but sit on his ass all day and give orders any motherfucking way. Guess I get my head together here. Where's my fucking cocaine? Bet that bitch done moved it again. Miss Click! Mr. President, sir? Could you get your ass in here, please? Right away, sir. What did you do in my ship? Are you constipated, sir? Bitch, you know what I'm talking about, my motherfucking raw dog. Oh, I took your dog to the vet, sir. Ho, I'm talking about coke, cocaine. You know that white powder shit that I put on your pussy when I'm getting ready to eat it? Oh, that, sir. It's right in front of you, sir. Thank you. That'll be all. Stupid bitch. If a pussy wasn't so good, I'd fire her. Let's get over here and get my head together. Damn, some good shit. Mr. President, sir? Shit. What the fuck you want now? Mr. Jackson is here to see you. Mr. Jackson? Reggie Jackson, Andrew Jackson, or Michael Jackson? What? Which one? Mr. Superfly Jackson of the United Pimps Association. Shit. What the fuck he wants? He wants the money you promised him for endorsing you. I told that dumb motherfucker those assholes that Congress got all the funds frozen. What the fuck he want for my life? Well, he stated that payment in coke would be sufficient, sir. God, my last coke. I'll take it. Give it to the motherfucker and get rid of it. That's the end of that shit. I thought this shit was gonna be easy. I got it. I got some weed here somewhere. Here it is. Roll me a couple of joints. Mr. President, sir? Oh, shit. What you want now, Miss Click? Mr. Paul is here to see you, sir. Mr. Paul? Paul Newman, Paul Revere, or Paul Anchor? Pope John Paul, sir. John Paul? What do you want? The weed you are currently smoking, sir. Oh, shit. I can see right now, I'm not gonna like this motherfucking shit at all. Huh, give it to the motherfucker. Can't sniff no coke, can't smoke no dope. Damn, I know what I do. Fuck this bitch again. Miss Click, would you come in here, please? Right away, sir. Come on over here, baby, and put off your clothes with your fine self. Don't. Nah, I don't want to hear that shit this morning. Wait, can't smoke wait, no dope, can't sniff no coke. Nah, sir. later. I can hear all of that shit later. Shit, this... What is the red spots on your stomach? That's what I was trying to tell you, sir. What are they? You see, I went to the doctor, and he says I have herpes. The herpes? I resign! Fucking herpes! Der erste schwarze Präsident, Blowfly, gerade gehört, warten. So wie aufs Christkind oder auf den nächsten Zug. Letzteres geht mir bis heute oft gnadenlos auf die Nerven. Diese zugigen, kleinen, verlassenen Bahnstationen, gerade an Weihnachten, wenn der Fahrplan noch einmal so richtig ausgedünnt und weit und breit niemand sonst zu sehen ist. Niemand? Doch. Ein Flaschensammler krümmt sich und zwängt seinen rechten Arm tief in einen Mülleimer, aus dem er auch prompt zwei Getränkeflaschen zieht. Im Sommer, sagt er, läuft es besser. Beim letzten Madonna-Konzert, da hat er weit über 100 Euro gemacht. Kann man reich werden damit? Flaschen sammeln? Die Frage würde ich so nie stellen. Sie ist ganz einfach blöde, dumm. Die etwaige Antwort darauf fiele dann ins Fach: This is not America. Wir sind hier nicht in Amerika. Dort geschehen noch Zeichen und Wunder. Siehe Madonna, auch wenn die sich nicht buchstäblich von der Tellerwäscherin hoch zur Millionärin gesungen hat, sonderlich weit entfernt von der Küche, mitsamt den Tellerwäschern bewegte sie sich nicht, als sie nach ihrer Ankunft in New York mit wenigen Dollars in der Tasche sich zunächst als Kellnerin durchschlug. American life, American life. Just a dream. American life. I tried to stay ahead. I tried to stay on top. I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life is it for me? This type of modern life is it for me? Change my name when it gets me far. Should I lose some weight? Am I gonna be a star? American life, American life. I live the American dream. American, you dream. Are the best thing I've seen. You are not just. I get a double shot, it goes through my body, and you know I'm satisfied. I drive my Mini Cooper, and I'm feeling super duper. Yo, they tell me I'm a trooper, and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates, and the room is full of hotties, so I'm checking out the bodies, and you know I'm satisfied. I'm digging on the isotopes, this metaphysics shit is dope, and if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer, and a manager, an agent, and a chef, three nannies, an assistant, and a driver, and a jet, a trainer, and a butler, and a bodyguard of five, a gardener, and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream, and I just realized that nothing is what it seems. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly. It was my way. Warten, Frank Sinatra, gerade gehört. Kommen wir zu John F. Kennedy. Die Lichtgestalt innerhalb der Riege amerikanischer Präsidenten. 1960, als Kandidat noch, kommt Kennedy mit Frank Sinatra in Las Vegas zusammen. Die beiden mögen sich auf Anhieb. Sinatra nimmt eine neue Version des Songs High Hopes auf, zugeschnitten auf Kennedy und von diesem dann auch als Wahlkampf-Jingle verwendet. Es ist Johns Bruder Robert Kennedy, der schon kurze Zeit später vor Sinatra warnt, als dessen Verbindungen hinein in Gangsterkreise kolportiert werden. John F. Kennedy wendet sich daraufhin Bing Crosby zu, Sinatras Rivalen. Der ist sauber. Sinatra würde heute, ich bin nicht sicher, wen er wählen würde, Obama, den Demokraten, oder Romney, den Republikaner, der sich zur allgemeinen Überraschung als Fan der US-Band Killers geoutet hat. Womöglich, weil deren Kopf Brandon Flowers ebenso wie Romney Mormone ist. Mitt Romney, der anlässlich einer 12 Stunden währenden Reise seinen Hund Seamus in einen Käfig gesperrt und diesen auf dem Dach des Wagens festgezurrt hat. Knapp 30 Jahre liegt diese Geschichte nun angeblich zurück, nicht sonderlich viel also und allemal wert, im Wahlkampf neu ans Licht zu kommen. Hunde gegen Romney, Dogs Against Romney. Längst hat sich eine Initiative gegründet. Und Divo widmen einen bereits im August veröffentlichten Song dem in der Tat armen Tier. Seamus, so hieß es übrigens. Don't move, wreck me, bro. Gotta let me go. Seamus, please come back. Your former master is on the attack. If he was honest and told the truth, he'd go to jail for what he did to you. Seamus, why did he make you right outside? Dogs don't argue, dogs don't lie. You try to please us, you don't ask why. But when your master betrayed your trust, I wish you'd lost it just at once. Seamus, why did you have to go away? Hey, hey, hey. I hear you howling. Don't roof rack me, bro. Gotta let me go. Don't roof rack me, bro. Put me down on the ground. Don't roof rack me, bro. Man, I told you so. Warten verführt übrigens zum Grübeln, bis man kaum noch wahrnimmt, was rechts und links geschieht. Ich habe auf Züge gewartet, die wollten einfach nicht einfahren. Und als sie dann doch endlich kamen, verpasste ich sie. Excuse me, möchte man ausrufen. Excuse me while I kiss the sky. Jimi Hendrix. James Dean, John Lee Hooker, Marilyn Monroe, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Michael Jackson, ich war gerade ganz woanders. Moonwalk, die Mondlandung, Vietnam, 9/11, Koreakrieg, Kuba-Krise, Schweinebucht. All das darf nicht fehlen, auch wenn sich nicht wirklich darauf aufbauen lässt. Und darum geht's doch, oder? Aufbauen. Bob Dylan am Sterbebett von Woody Guthrie. Der eine trägt das vergehende Licht des anderen weiter. Deshalb, wie sehr ich es auch drehe und wende, bringen wir die Sache zu einem hoffentlich guten Ende. Martin Luther King, I have a dream. Für die Strokes werde ich mich hier nicht bedanken, das geschah ja auch bereits anderswo. Aber für ihn, Martin Luther King, und seinen Traum, für dessen Erfüllung lohnt es sich übrigens, weiter zu warten, egal wie lange. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream. former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. A dream that one day, down in Alabama, with its vicious racism, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. A dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nature into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims cry. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring.